Wir können als Intro einfach die E-Mail dazu vorlesen. Ist doch auch gut. Aber weißt du, was da fehlt? Aber weißt du, was da noch fehlt vorher? Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von A. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht nur als wir mal die Regelaufzählung am Anfang noch in Frage gestellt haben. Schlimme Zeiten waren das. The Dark Ages. Das waren die guten alten Podcast-Tage. Ja. Damals hatte ich noch ein Haus. Wir sind jetzt mal wieder in einem Podcast-Zeitparadoxon gefangen, denn wir haben in der... Hallo, lass mich hier raus! Wir haben in 8.42 über ein Paket von Martin... Jetzt hätte ich fast seinen Namen... Ich weiß nicht, ob er mag, wenn wir seinen Namen, Nachnamen sagen. Er heißt Kleinstäuber oder ähnlich. Der macht einfach Martin Semmelrocke drauf. Ob er das mag, wenn wir über den reden. Aber er hat uns ja ein Paket... Das wäre auch schon mal eine Klage von Martin Semmelrocke wegen... Ich hab dir ein bisschen Torf geschickt. Ich glaube, wir fangen nochmal an. Mutter, der Mann mit dem Torf ist da. Bin vertorft in dich. Hallo und herzlich willkommen zum Torfcast. Ich meine natürlich A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns torft, weilt. Und nun geht's los. Wir fangen also wirklich nochmal von vorne an, das ist gut. Wir sind gefangen in einem Zeitparadoxon. Hallo, lass mich raus aus dem Paradoxon, hallo. Denn wir haben gerade in Folge 42 über Martin gesprochen, der uns ein Paket geschickt hat, das uns in Sachen Torf umdenken lässt. Und wie der Zufall so will, hat er uns auch eine A-Folge geschickt. Und wie der Zufall so will, hat er die geschickt um 22.42 Uhr. Oh. Da, da, da. Allerdings schon im April. Und jetzt, ja, wir haben jetzt ja schon, jetzt habe ich komplett... Irgendwie gerade den Faden verloren. Aus uns eine schöne Frau vorbeigelaufen. Nee. Hallo und herzlich willkommen zur A, der Kurzform von Ach. Wir gibt 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und jetzt geht's los mit einem Satz an Aussagen von Jürgen. Es ist ein hässliches Auto vorbeigefahren. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so aus der Fassung gebracht habe. Ja, das hat seinen eigenen Fetisch. Boah, es gab mal so eine Doku, ich weiß gar nicht mehr wo, die habe ich, glaube ich, tatsächlich im linearen Fernsehen gesehen, über Objektophilie. Das war vielleicht gruselig. Ja, ach komm, kein Kinkshame. Ich frage mich, wann der erste Podcastophile kommt. Der Typ war verliebt in einen Eisenbahnwaggon. Das hast du schon ein paar Mal erzählt, das ist really stuck with Echt? You. Ja. Ja. Also mir hast du das auf jeden Fall gesagt. Ja, mir auch schon. Ich glaube, das ist auch ein Podcast. Das hat mich, erschüttert. Ja. Dass ich neidisch bin, dass der einen Eisenbahnwaggon hat. Und eine Freundin von mir hat mir so ein Instagram Ich kriege immer nur die kalte Schulter gezeigt von den Eisenbahnwaggons. Da ist eine Frau drauf, die so ein Buch quasi aufgeschlagen hat vor ihrem Gesicht und es so liest und in der anderen hat ein Glas Wein. Das ist ein Poster, ja. Und dann steht dabei, once upon a time there was a woman who loved books and wine. The woman was me. The end. Das finde ich total geiles Poster. Also, zurück zu Martin. Der hat uns eine E-Mail geschickt. Hallo Jürgen, hallo liebes Ach-Team. Erst einmal vielen Dank und ein Riesenlob für eure Arbeit. Das Ach ist für mich im letzten Jahr, so kurz bin ich erst dabei, zu meinem absoluten Liebling unter dem Podcast geworden. Dankeschön. Fun Fact, und das ist auch der Grund, ich hoffe, es ist okay, dass ich es auch vorlese hier, aber das hat mein Herz berührt. Als Lehrer, ich liebe dich, Jürgen. Als Lehrer das war das PS, aber das lese ich nicht vor. Fun Fact, als Lehrer an einer sächsischen Oberschule lasse ich immer wieder Geschichten und Teile von Geschichten in meine Stunden einfließen. Besonders die klassischen letzten Stunden vor den Ferien verbringt man so eben nicht mit dem klassischen, wir gucken mal einen Film. Mit Karl Tänzler. Besonders meine multimedial aufgearbeitete Fassung eurer Lobotomie-Folge wurde ein echter Liebling der Schüler. Also ich bin wirklich massiv interessiert. Danke. Je nachdem, wo das in Sachsen ist, würde ich mir das gerne anschauen wollen. Danke für die Inspiration. Ich hoffe, er hat einen Eispickel rumgegeben in dem Moment. Also multimedial aufbereitet, das lässt mich erschaudern. Das ist eine gruselige Vorstellung, dass wir quasi die Denker und Dichter von morgen formen. Jetzt muss ich gerade mal, ich glaube, mein Drucker hat einen Teil von Hinweis Nummer 9 verschluckt. Den müsst ihr euch dann einfach dazu denken. Martin hat nämlich auch noch ein bis 11 Hinweise angehängt auf eine Person, die vielleicht schon gestorben ist. Also gefühlt ist hier ein kleiner Baum ausgedruckt auf jeden Fall. Weil es gibt noch mehrere Martins und andere Leute, die mir Post geschickt haben. Ich fange jetzt mal an. Erstens. Ich wurde am 13. Januar 1970 in Cesena in der Emilia-Romagna als Sohn von Ferdinando und Tonina und als Bruder von Manola geboren. 1970, das heißt, die Person wurde nicht so allzu sehr alt. Das fällt mir auch gerade auf. Ja, das. Hast du die Hinweise vorher gelesen? Sag die Wahrheit. Bestimmt. Aber es war im April, also das ist schon eine Weile her. Aber ich habe mittlerweile ja wirklich einen Selektionsprozess. So mit Stapel, das erraten die nie im Leben, das errate ich nie im Leben und ja, darüber können wir vielleicht eine Folge machen. Ich habe keinen Stapel, denn mir gehen die Dinge immer ständig aus. Ich gebe dir meinen Stapel. Dann vielleicht habe ich da eine Chance zu raten. Aber selbst da, ich hätte es wieder vergessen. Okay, also ich möchte auflösen, dass jemand, der tragisch früh gestorben ist. Zweitens. Der italienische Theaterautor Dario Fo, Nobelpreisträger für Literatur aus dem Jahr 1997, war einer meiner größten Anhänger. Der hat sich immer hinten so drangehängt. Bitte, Jürgen, du bist besser als das. Drittens. Ach komm, jetzt hätte ich schon eine Idee. Bei Adriano Celentano. Bei Hinweis Nummer 3 hätte ich jetzt schon eine Idee. Adriano Celentano. Nein. Ich galt als Modellathlet meiner Sportart. Trotzdem war meine langjährige Partnerin Christine, eine dänische Kunststudentin, über einen Kopf größer als ich. Er war quasi ein Miniaturmodellathlet. Oh. Ich wusste, dass ich besser kann. Entschuldigung. Also bei Sportarten, wo man tendenziell körperlich nicht so groß gewachsen ist, ist ja eher Sumo-Ring. Reiterei. Ach so. Ah, du meinst so Jockey. Auf Geschwindigkeit. Genau, auf Geschwindigkeit. Ich habe jetzt gedacht, so die beim Dressurreiten sind doch alle normal groß, oder? Nee. Oder sie reiten alle auf Ponys und es sieht nur im Fernsehen so groß aus. Was ist schon normal? Ihr wisst es nicht. Seid ehrlich. Na, ich weiß nicht, was normal ist. Kennst du diese absurde World, wie heißt das, World Cup oder World Challenge? Dieses Pferderennenspiel, das japanische? Ganz hervorragender Schwachsinn. Ich glaube, das wird in Japan verkauft als eine DVD. Takeshi's Horsey? Bleiben Sie bei mir. Und das spielst halt mit Freunden zusammen und du wettest halt auf die Pferde. Okay. Und die DVD hat halt irgendwie eine Art Zufallsfaktor, je nachdem wann du startest oder frag mich nicht wie genau, kommt halt ein unterschiedlicher Ausgang. Also sprich, es spielt halt einfach eines von x zufälligen Videos ab, okay, wie dann das Rennen verläuft. Aber die Teilnehmenden sind halt keine normalen Pferde, beziehungsweise normale Pferde sind auch mal dabei. Aber da ist ein Pferd zum Beispiel, da sitzt einfach so ein Typ drauf, mit so einem, wie so einem Harley-Lenker, der so ganz weit zurückgelehnt ist und so eine Elvis-Tolle hat. Dann reitet einfach auch eine Giraffe mit. Dann irgendwo anders ein Nashorn. Gibt's da keine Gesetze dagegen? Dann ein Pferd, das offensichtlich einfach aus Holz ist und von zwei Leuten geschoben wird und halt lauter so absurde Dinge und auch irgendwie im Rennen passieren mega absurde Dinge, dass zum Beispiel auch irgendwie ein Elefant, der einfach so ein schlechtes Kostüm von seinem Pferd übergestülpt bekommen hat, irgendwann anfängt mit seinem Rüssel die anderen Pferde wegzuschleudern und so. Diese Japaner. Ich habe übrigens ein neues Lieblings-Subreddit, jetzt wo du gerade von Elefanten und die gemeine Dinge tun redest. Animals being Jerks. Sehr schön. Da habe ich heute ein GIF gesehen von einem Elefanten oder von zwei Elefantenbabys, wo das eine das andere einfach so in einen Wassergraben stößt. Oh. Geht erst am Anfang irgendwie so rückwärts und dann. Genau. Aber nein, ich weiß es nicht. Ist es ein Mensch oder ist es ein Elefant? Es ist ein Mensch. Okay. Viertens. Bei einem Unfall im Jahr 1995 wurde ich in Turin von einem Auto angefahren und zog mir schwere Knochenbrüche zu. Die Ärzte weigerten sich zunächst, mich zu behandeln, da eine körperliche Anomalie mich bei einer möglichen Operation in Lebensgefahr gebracht hätte. Klingt etwas nach Radsportler jetzt erstmal irgendwie so aus dem Bauchgefühl raus, ne, was auch noch funktionieren würde, wenn du nicht ganz so groß bist. Weil die solche Oberschenkel haben und das ist eine körperliche Anomalie, oder? Nee, so. Aber ich denke immer noch gerade nach, wenn jemand nicht so allzu groß ist, welche Sportart dann gut funktioniert. Weil oft ist ja, keine Ahnung, alles was mit Laufen und Sprinten zu tun hat, da brauchst du ja einfach einen gewissen Winkel und ein gewiss großes Bein, dass du da überhaupt eine Chance hast. Vielleicht war es auch kein Basketballer. Ja, aber es ist tatsächlich, ich überlege halt, welche Sportarten funktionieren, wenn du nicht körperlich ein Hühne bist. Fünftens. Es gibt so einen olympischen Bogenschützen, glaube ich. Ah, das würde auch noch ganz. Oder Pistolenschützen, der mit seiner Mama im gleichen Team angetreten ist mal irgendwie. Und der ist auch so ein völliger Antiathlet mit so einem Bauch und. Das muss ich mal, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das war. Das war vor. Ja, aber ich meine, das finde ich ja auch lustig, dass Dart oder so, die Leute, die bei Dart gewinnen, dass die halt auch oft irgendwie eine Plauze haben oder irgendwie eher so aus wie Otto Huber Schmidt aus der Nachbarschaft als irgendwelche krassen Athleten. Ich glaube, das ist auch tatsächlich verfilmt worden mit Sylvester Stallone. Dass die auch deswegen so gefeiert werden, was das, was Stopp oder meine Mami schießt. Ja. Ich wollte sagen, wie heißt dieser Film mit, ja, sehr gut. Ja, stimmt, das passt. Fünftens. Meine größten Erfolge feierte ich am Plateau de Bay und in Les Deux Alpes. Auf dem Höhepunkt meiner sportlichen Karriere im Jahr 1998 saßen fast 85% meiner Landsleute am Fernseher, um mich anzufeuern. Okay, Les Deux Alpes war ich auch schon mal, da kann man Skifahren. Es ist ein Skigebiet im eher Norden von Frankreich. Also ein Skifahrer. Wird zumindest, also irgendwas mit Schnee wird natürlich, also entweder Skifahrer oder vielleicht auch Bob. Aber Bob wüsste ich jetzt halt so gar nichts. Außer George Bob. Hacke, kennst du irgendeinen? Der fährt noch nicht mal Bob. Einen Bob oder Skeleton-Fahrer? Ja, die Jamaikaner halt. Ah, das stimmt natürlich. Ich dachte, wir hätten schon etabliert, dass es sich um einen Italiener handeln könnte. Aber muss passen. So machen in Minecraft immer die Dorfbewohner. Ich kenne die gar nicht. Du kennst die gar nicht. Oh. Nee, ich hab irgendwie Minecraft gespielt, als es all diese Dinge noch nicht gab. Ich habe noch einen Code für die Xbox One-Version von Minecraft übrig, weil ich mir versehentlich eine Version gekauft habe, obwohl ich schon eine Version besitze. Twitter gesehen. Ja, ich habe leider keine Xbox One. Ja, das Geile war, dass dann gleich einer gerufen hat, ja, hier ich. Ja. Und deswegen hat sich keiner mehr gerührt. Und der hat mir dann per Direktnachricht geschrieben, er hat sich vertan, sorry, er dachte, es wäre ein Code für Minecraft Dungeons, der neue Diablo-Klon, der übrigens sehr, sehr gut ist. Diablo-Klon ist Quatsch, aber das neue... Ja, halt so ein Hack and Slay, ja. Wenn Diablo und Minecraft ein Kind hätten, dann wäre es ungefähr so. Ja, also ich hätte immer noch den Code abzugeben. Also je nachdem, wann auch immer diese Folge rauskommt. Ja. Ihr müsst mir nur 10 Hinweise schicken. Dann machen wir es anders. Schickt Philipp 10 Hinweise auf eine Person, die ich erraten kann. Ja? Das... Ja, die Person ist Diablo. Ich wollte jetzt sagen, jetzt kriege ich einfach irgend sowas wie Platz 1. Ich war bekannt auch als Birne. Platz 2... Spendenskandal. Ich konnte mich angeblich nicht mehr dran erinnern. Platz 3. Das sind total offensichtliche Dinge. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber ich weiß tatsächlich nicht, was die Lösung sein könnte. Sechstens. 1999 wurde in Madonna di Campioli in den italienischen Dolomiten meiner sportlichen Karriere ein jähes Ende gesetzt. Die körperliche Anomalie, die man nach dem Unfall in Turin entdeckte, führte zu meiner Verurteilung im Jahr 2004. Verurteilung? Verurteilung. Steht da, ja. Jetzt ist ehrlich gesagt das Einzige, was mir einfallen würde, warum eine Person verurteilt wird bei einer sportlichen Sache, ist, dass Leute sagen, Moment, du hast gar nicht das Geschlecht, für das du angetreten bist. Also, ne, sozusagen so ein Moment, du siehst zwar äußerlich aus wie eine Frau, du hast aber was zwischen den Beinen hängen. Das klingt jetzt aber, das klingt jetzt eher nach so einer gesellschaftlichen Verurteilung. Nein, Moment. Und du bist da immer für die Frauen angetreten, dabei hast du da was zwischen den Beinen hängen. Pfui. Und deswegen bist du hier nachwirkend disqualifiziert, du bist ein schlechter Mensch. Ich hoffe, es scheint hier durch, dass ich diese Aussagen gerade selber sehr ablehne. Aber sozusagen sowas könnte ich mir jetzt wieder vorstellen. Ja, körperliche Anomalie könnte... Naja, aber was sonst führt zu einer Verurteilung? Siebtens. Ich hoffe, dass es aufgelöst wird, ich weiß es nicht. Ja. Ich kenne die Person nicht. Nein, doch, ich kenne die schon, aber ich weiß nicht sehr viel über diese Person. Siebtens. Nach meiner Karriere geriet ich schnell in die Fänge falscher Freunde, litt unter Depressionen und nahm regelmäßig Kokain. Meine Freundin verließ mich für einen anderen Mann. Ich galt zeitweise als bester Kunde der prostituierten Riminis. Dominik, Sportskandale für 100, das muss doch genau dein... Das wird garantiert sehr peinlich danach, aber gerade habe ich echt gar keine Ahnung. Aber ich frage mich, was Magdalena Neuner macht, eine der großen Lieben meines Lebens. Sie hört bestimmt zu, frag sie doch. Das wird mir echt viel bedeuten. Hallo Magdalena. Achtens. 2003 versuchte ich noch einmal ein sportliches Comeback, wurde aber wegen meiner Vergangenheit von der Teilnahme an einem Wettbewerb ausgeschlossen. Dies war bildlich gesprochen mein Todesstoß. Der Kontakt zu Christin brach ab, meine Eltern wollten mich wegen meiner Drogensucht zwangseinweisen lassen und ich hatte einen handfesten Streit mit meiner Managerin. Sie warf mich aus ihrem Haus, als ich Kokain vor ihrem kleinen Kind konsumierte. Wow! Und womit? Mit Recht. Womit? Mit einem gerollten 100-Lire-Schein wahrscheinlich. Ne, 100-Lire gab es nicht in Scheinen, oder? Aber nee, ich glaube ja nicht. Vor allem 2003 gab es auch schon Euro. Ach, das haut alles nicht hin. Wenn man sich seine Witze einfach nicht schon einen Monat vorher aufschreibt. Oh Mann. Jetzt habe ich das mit diesem halb angedruckten Satz, aber ich glaube, ich krieg's zusammen. Neuntens. Am Morgen des 14. Februar 2004 nehme ich mir ein Zimmer im Hotel Le Rose. Le Rosé, Le Rose. Egal. Bestelle Kokain im Wert von 9000 Euro und eine russische Prostituierte. Okay. Was hatten Sie gerne aufs Zimmer, Monsieur? Kokain für 9000. Als man am frühen Abend Lärm aus meinem Zimmer vernimmt, wird die Polizei gerufen. Die Carabinieri können nur noch meinen Tod feststellen. 9000 Euro. Meinen Tod ranken sich große Mythen. Meine Eltern sind sich sicher, dass ich ermordet wurde. Die russische Prostituierte sowie die Drogendealer, von denen ich das Kokain bekam, wurden wegen Mordes angeklagt, mussten aber wegen Ermittlungspannen freigesprochen werden. Okay, ich glaube, wenn du es jetzt nicht wisst, kommt er nicht mehr darauf. Noch nie gehört, ehrlich. Also glaube ich. Also mit russischen Prostituierten kenne ich auch echt gut aus. Also spätestens da sollte ich es eigentlich wissen. Ich habe noch zwei Hinweise, aber ihr hattet die Sportart zumindest schon mal. Die richtige Sportart war schon. Ja, aber nur wegen dem Ort? War schon dabei. Ja, nee, tatsächlich nicht. Das war die falsche Sportart. Wirklich? Ja. Okay, dann. War es doch Radrennen? Das war doch Radrennen. Okay. Pantani. Ah, jetzt habe ich zu viel verraten. Wer? Ja. Es war Pantani. Marco Pantani. Italienischer Radprofi. Noch nie gehört. Aber wieder was gelernt. Und jetzt ist die Frage, was ist der Skandal? Der körperliche Anomalie. Ich hoffe, dass das noch kommt. Ich bin gespannt. Schön ist, dass ich jetzt gerade hier den Hinweis sehe, der oben in der Mail steht, ab hier nicht weiter laut vorlesen. Es handelt sich um den italienischen Radprofi Marco Pantani. Ja, zum Glück habe ich da einfach drüber weggelesen. Sehr schön. Mein Spitzname war der Pirat, da ich stets ein Piratentuch als Kopfbedeckung trug. Ich lieferte mir beinharte Kämpfe gegen Jan Ulrich und Richard Virenque. Virenque. Bei meiner Beerdigung folgten 1000 Fans meinem Trauerzug, genauso wie während meiner größten Erfolge Fans die steilsten Anstiege der Alpen säumten. Ich gewann 1998 die Tour de France. Ich bin der viel zu früh verstorbene Marco Pantani. Also ich wusste tatsächlich nichts von dem. Ich bin jetzt nur drauf gekommen, halt in der Zeit ein italienischer Radfahrer, das ist der einzige, den ich kannte und das war mir alles überhaupt nicht bewusst. Gab es über diesen Tod sogar einen Film oder eine Doku oder irgendwas? Keine Ahnung, aber Doku klingt schon so, als wenn das gerechtfertigt gewesen wäre. Ja, bestimmt. Aber ich hab's, wir haben doch die Folge über die erste Tour de France gemacht, die ich persönlich auch sehr gelungen fand. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Global Cycling Network. Das ist quasi ein Fahrrad-Content. So, die haben sich auf Fahrrad-Content spezialisiert. Aha. Und was sie gemacht haben, ist, die haben die eine Etappe der Tour de France von damals authentisch nachgefahren. Also mit modernen Rädern? Nein, mit einem authentischen Rad. Was? Okay, ist ja und krass. Und wirklich halt auch die Nacht durchgefahren und halt eine Originalstrecke. Unvorstellbar. Ja, also allem irgendwie auch diese alten Reifen und Gummierungen, die du halt selber mal flicken musst und so. Hui. Also der eine Host ist halt ein ehemaliger Profi und der andere Host ist halt auch echt unfassbar gut. Aber die haben gesagt, das ist völlig absurd. Also völlig, haben die sich völlig absurd. Haben die sich auch entsprechend ernährt? Das finde ich auch noch spannend. Mit Milchshakes und Wein. Keine Ahnung, aber das schicke ich euch mal durch. Das habe ich tatsächlich vergessen, aber das müsst ihr echt angucken. Also ich habe jetzt gerade versucht, hier parallel das mit dieser körperlichen Anomalie auf Wikipedia nochmal nachzulesen. Es geht bei seiner Dopingprobe um einen erhöhten Hämatokrit-Wert. Und ich meine, dass das wahrscheinlich einfach die Anomalie ist. Also, dass er von Haus auf da einen relativ hohen Wert hat, der aber als Indiz für Doping quasi hergenommen wird. Aber okay. Also das heißt, er ist nicht wirklich irgendwas Verbotenes, sondern... Genau, seine körperliche Anomalie wäre dann in dem Fall, dass er einen natürlich hohen Wert hat, der aber bei anderen normalerweise nur durch Doping zu erklären ist, bei ihm aber jetzt halt womöglich nicht. Das ist jetzt nur das, was ich so schnell halber Aufmerksamkeit auf Wikipedia nachlesen konnte. Weil dann hätte ich jetzt, hätte nämlich den Hinweis so verstanden, dass tatsächlich eine Anomalie da ist, die begründet den Ausschluss ermöglicht sozusagen. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Ausschluss damit trotzdem, weil er dadurch vielleicht einen unfairen Vorteil hat, ob das trotzdem quasi... Ja gut, aber mal ganz ehrlich, es ist auch ein bisschen ein Unterschied, ob ich oder ob du oder ob ein Typ mit 2 Meter und solchen durchtrainierten Sachen anfangen für die Tour de France zu trainieren, wir werden niemals die gleichen Ergebnisse hinkriegen. So ein bisschen die Idee von, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen, das ist halt nicht der Fall. Mhm. Ja, das ist schon klar, aber weiß ich nicht. Also müsste man sich jetzt nochmal genauer eingraben, um das irgendwie rauszufinden. Aber vielen Dank, Martin, dass ich wusste, ich kann auf Dominik zählen, auch wenn ich ihm jetzt wirklich ja über die Ziellinie tragen musste bei dem hier, aber was macht man nicht alles für seine Freunde? Na schön, vielen Dank. sehr wertschätzendes Geräusch mal wieder im Off. Aua. Und es flog gegen die Stirn des werten Kollegen. Und wenn auch ihr mal Lust habt, uns was zu schreiben, geht auf die Homepage das-a.ch. Da findet ihr Kontakt zu Jürgen, Dominik oder meiner Wenigkeit, dem Philipp. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.